hier in unserem Land ist nichts mehr, wie es mal war. Nicht mehr Herr im eigenen Land, beherrscht von fremder Schar. Nationale Bürger sperrt ihr einfach ein. Und immer mehr fremde Kulturen nisten sich bei uns ein. Sucht die Wahrheit Stück für Stück. Sieh nach vorne, nie zurück. Lass stolz deine Fahne wehen. Lass dein Land niemals, niemals untergehen. Multikulturell werden wir regiert von kriminellen Politikern, die verleugnen, was passiert. Sie reden nur und tun so, als wär's die heile Welt. Belügen ehrliche deutsche Bürger und kassieren noch ihr Geld. Such die Wahrheit Stück für Stück. Sieh nach vorne, nie zurück. Lass stolz deine Fahne wehen. Lass dein Land niemals, niemals untergehen. Die Lügen über uns, die sind uns wohl bekannt. Sie hetzen gegen uns und gegen unser Land. Doch der Sieger, der wird sein, wer am Ende aufrecht steht. Und wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Wir sind auf dem rechten Weg. Such die Wahrheit Stück für Stück. Sieh nach vorne, nie zurück. Lass stolz deine Fahne wehen. Lass dein Land niemals, niemals untergehen. Such die Wahrheit Stück für Stück. Sieh nach vorne, nie zurück. Lass stolz deine Fahne wehen. Lass dein Land niemals, niemals untergehen. Lass dein Land niemals, niemals untergehen. Lass dein Land niemals, niemals untergehen.